Kundgabe 5797. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.10.1953. Unwiderruflich kommt das Ende. Ihr könnet das Ende nicht mehr aufhalten. Die Frist ist abgelaufen und es bleiben euch nur noch wenige Tage bis zum Ende. Gerade noch die Zeit, die ich als nötig erachte, um denen noch Rettung zu bringen, die noch wandlungsfähig und willig sind. Denn mein Auge sieht alles und mein Ohr hört alles. Und so sind mir auch die feinsten Regungen eines Menschenherzens bekannt. Und da meine Liebe allen meinen Geschöpfen gilt, so komme ich noch denen zu Hilfe, die meine rettende Hand ergreifen und um deren Willen ich seit Ewigkeit weiß. Allen komme ich zu Hilfe, die sich helfen lassen wollen. Und so wird keiner am Ende sagen können, dass ihm meine rettende Hand nicht geboten worden sei. Denn mich dauert ein jedes Geschöpf, das am Ende dieser Erde das harte Los der Gefangenschaft antreten muss, auf den Schöpfungen der neuen Erde, das schon den Zustand des freien Willens erreicht hatte und nun wieder gebunden wird auf endlos lange Zeit. Und darum wende ich wahrlich alle Mittel zuvor an, um die Menschenherzen noch mir zuzuwenden, die mich noch nicht anerkennen wollen. Ich tue wahrlich alles, was eine Wandlung der Menschenherzen zur Folge haben könnte. Doch ich muss den Menschen ihren freien Willen belassen und kann sie nicht zwangsmäßig mir zuleiten. Aber das Ende kommt unwiderruflich, wenn mein Erlösungswerk vollbracht ist auf dieser Erde, wenn den wenigen noch geholfen worden ist, die Hilfe annehmen. Und es ist nur noch eine kurze Zeit, wo aber noch große Arbeit geleistet werden soll in erlösendem Sinne, wo die Lichtwelt überaus eifrig tätig ist, die Dunkelheit zu durchbrechen, wo in jeder Weise auf das Denken der Menschen eingewirkt wird, um ein Ende dieser Erde glaubhaft zu machen. Und jeder, der dazu beiträgt, Licht zu verbreiten, der hilft mit das Erlösungswerk zu vollbringen. Jeder, der in erlösendem Sinne tätig ist, findet meine Unterstützung in reichstem Maß. Denn ich segne alle, die helfen, Seelen zu retten vor dem entsetzlichen Lose einer Neubannung in der Materie auf der neuen Erde. Und ob der Reifegrad noch so niedrig ist, wenn nur der Mensch bei seinem Ableben mich erkennt und anerkennt, dann ist im Jenseits seine Aufwärtsentwicklung gesichert. Doch völlig ohne Glauben sein am Ende der Tage macht den Menschen hörig meinem Gegner und er muss dessen losteilen am Tage des Gerichtes. Ihr Menschen müsstet glauben an mich, wenn ihr wollet, dass ich euch gnädig sei. Amen.